Am 21. September stellte die britische Sonnenpolitik Studiengesellschaft die Beiträge ins Internet. Darin wurden die Umtriebe der USA zur Entfesselung eines Atomkrieges gegen die TVIAK, die immer offener verübt werden, und die hinterlistige Anti-TVIAK-Machenschaftskampagne des südkoreanischen Regimes verurteilt.